Hallo? Ja, wer ist denn da? Hier? Ist da der Hund? Nee, hier ist Stefan. Wie möchtest du den Hund sprechen? Ja, laber jetzt nicht. Was? Hallo? Ey, du gehst mir voll auf den Sack, Mann. Wieso denn? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich bin der Homs. Du muckst immer da auf, alle. Wie muck ich auf? Ja, in deinem Cheyenne Club, alle. Ja, hast du recht, da muck ich echt voll derbe auf. Was denkst du, wer du bist, Alter? Ich? Nur weil du ein scheiß Türk oder was du bist? Nee, ich bin ein Pakistaner. Ja, scheiß auf die Pakistaner, Was Alter. bist du denn? Ein Deutscher? Ja? Bist du Kartoffel, Pommes oder Chips? Ja, ich bin Kebabhasse. Was bist du? Kebabhasse. Bist du ein Nazi? Ab und zu, ja. Ab und zu, ne? Wenn mal ein paar Nazis da sind, du willst dazugehören, oder? Hey, hör mal zu, Oder? Bist, Alter. ja, okay, ich hör zu. Was denn? Kommst du immer mit deinen 10 Kanacken an diesen scheiß Cheyenne kloppen mit? Nee, Verlaufen? das sind schon ein paar mehr, du, ohne Scheiß. Ja, Ein paar mehr sind kommst das dich schon. nicht allein, oder? Was? Oh, doch, warum? Aber ich gehe gerne. Ja, warum kommst du mit deinen ganzen Sippschaften? Warum? Wir gehen doch in die Disco dann. Was denkst du denn? Ja, macht dir Soll jedes ich Mal ne Stress, Okay, Alter. pass auf, soll ich nächstes Mal alleine in die Disco gehen? Soll ich mal mit meinen 20 Glatzen ankommen? Ja, komm Du mal mit siehst deinen. aber dumm aus. Ja, hast du recht, Ja, bestimmt. darfst Auf nicht jeden dazu lachen. Fall. Ich glaube auch. Ohne Scheiß. Bei Glatzen, echt, ohne Scheiß, da habe ich voll Respekt, weil die sind ja ein bisschen schneller als die Ausländer, ne? Weil die Ausländer haben ja immer noch so ein Bart und Haare und so. Ich meine, das ist bestimmt so, wenn man zuschlagen will, bestimmt so ein paar Sekunden schneller, oder? Ey, ich glaube, die Leute, wo mehr Bart haben, das seid ihr hier. Ja, ich meine Nicht ja. überall Haare. Ja, ich weiß. Deswegen stinkt die auch so. Aber ich muss sagen, die Nazis haben echt geile Frauen manchmal. Also echt immer eigentlich. Ja, das sind nämlich nicht so Schlampen, wo ihr immer habt. Ja, genau. Bei euch muss man ja immer noch reden und so, ne? Also denkst auch, du wärst da lernen. Kommst du nur mit deinem wichsgrünen Dreier Golf an? Ja, da hast du recht. Man, du hast dich ja schon voll über mich informiert, wa? Nee, ich kenn dich, Wer bist du denn? Kollege. Wer ich bin? Ja. Tja, es geht zuerst mal einen Scheißdreck an. Wo wohnst du denn? In Itzehoe. Ja, du wohnst bestimmt nicht in Itzehoe, weil du Cheyenne Club gesagt hast, du Idiot, Alter. Du bist ja voll der Warum verkackte sagst du das so, du Missgeburt? Ja. Das sind da, wo ihr euch nicht hintraut, weil ihr kleine Pimmels habt. Außerdem, echte Gangster, die fahren keinen Diesel, alle. Ja, natürlich. Natürlich, die sind schlau und sparen, Alter. Die Steuern sparen. Die können die Steuern bezahlen, du Pisskopf, Alter. Ich schwör's dir. Was bist du denn für einer? Die fahren kein, was soll ich denn sonst machen? Soll ich extra hier super tanken oder was, du Affenkopf, Alter? Nur weil du da mit deinem, was weiß ich, hier VW Polo Steilheck, Alter, tiefer gelegt und so. Ich hab ne Eclipse. Ja? Ein Eclipse? Oder Eclipse? Ihr Türken habt doch eh immer nur eine Marke, BMW. Ne, Eclipse oder Eclipse? Was hast du von den beiden? Ekel. Ekel. Eclipse? Hallo? Hey. Ja. Du bist doch durch Inzest entzeugt, gell? Was bin ich? Durch Inzest wurdest du doch gezeugt, oder? Ich? Warum? Sind wir Geschwister? Ich weiß nicht, aber Ja, siehst du, ich bin zwar dann bin weiß ich mit das Frauen, nicht. aber. Ja, siehst du? Dann bist du auf jeden Fall so. Ey, nein, hör doch zu. Ich mag dich doch voll. Ja, wer bist du denn? Ich bin ein Bauer. Wie Bauer? Nein, der Bauer. Und du fährst ein Eclipse, ne? Was? Ein Eclipse fährst du, ne? Nein, das war nur ein Witz. Oder ein Eclipse. Weiß nicht, wer ich bin. Nee, weiß ich nicht. Du bist der Uni? Ja, Mann. Ich weiß, ich höre das an deiner Stimme. Lave mich, du kannst gar nicht mehr Ich erinnern. schwöre natürlich, Mann, du Bauer. Bestimmt 2 Jahre Wieso komme ich her. denn da drauf? Wie komme ich denn da drauf, Alter? Du bist doch so ein Mainzer Penner, Alter. Ich Was ich schwör's gesagt habe, ich dir. bin Mainzer, sonst hätte es gar nicht Nee, hast du gar nicht gesagt. Natürlich. Du Affe. Hast du versucht, mich zu betteln oder was? Hä? Wollte einfach mal mit dir telefonieren. Okay. Schön dann. Ja, mach's gut, Okay. gell, Okay. ey, darf ich dir noch ein Lied wünschen? Was wünschst du dir denn? Lass mich mal überlegen. Was gibt's denn Neues Gutes? Neues? Hm? Also, Big Brother, unser Haus und dann gibt's Hast noch. du dieses von Adventure, Obsession oder sowas? Ja, aber das willst du das jetzt wirklich hören? Nee, eigentlich nicht, aber Ja, mir ist das also. ganz Ja, einfach. gut. Okay. Ich muss jetzt auch was du meinst, was korrekt für mich ist. Okay, durch. Alles klar. Ich habe gerade was Korrektes für dich gefunden, okay? Ja, dann auch viel Spaß, gell? Okay, ich mache dir jetzt was Korrektes rein, okay? Doch, wir sehen uns irgendwann mal. Ja, auf jeden Fall, Mann. Muck nicht so auf, du Ausländer. Was? Und muck nicht so auf, du Ausländer. Alter, ich muck auf, wie ich das will, ist das klar? So. Ich habe die Daten verlagert. Ich weiß. Wo ist er online? Keine Ahnung. Sag ihm mal, ist eine Missgeburt, wenn er online ist, okay? Diese schwule Zwerge. Okay. Irgendwann fick ich sein Arschloch, Alter. Okay? Mach's gut, okay. Digga. Tschüss! Tschüss! Tschüss! Tschüss, du Pissbär!